Die USA-Kommission des Komitees der Auslandskoreaner für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni begrüßte in ihrer Erklärung vom 5. Juli den offenen Brief der TVRK über die Veranstaltung des großen gesamtnationalen Treffens für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Und zur Unterstützung der Veranstaltung dieses Treffens gab die USA-Direktion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes am 2. Juli eine Erklärung ab.